Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute mit einem Hörbild von Walter von Rossum. Er nennt seine Recherchen aus dem persönlichen Umfeld des großen Soziologen Max Weber Urlaub vom bürgerlichen Liebesleben. Hier wagt kurz vor dem Ersten Weltkrieg eine Gruppe Intellektueller den Ausbruch aus den bürgerlichen Normen, geht mannigfaltige Liebes-, Freundschafts- und Lebensbeziehungen ein, die in ihrer Großzügigkeit und Kühnheit ihresgleichen suchen. Sie werden doch nicht behaupten, dass in der Erotik irgendein Wert verkörpert sei. Aber sicher. Welcher denn? Schönheit. Eine unordentliche Liebe um 1913 von Walter van Rossum. Man kennt ja meine Position. Auch ich wünsche eine verstärkte Rüstung, verbunden mit einer zugleich nüchternen und rücksichtslos entschlossenen auswärtigen Politik. Aber ich fürchte... Er wanderte am großen Teppich in der Raummitte entlang, ringsum auf einem eingewebten, etwas dunklerfarbigen Randstreifen. Er balancierte auf diesem Streifen, als sei er ein gespanntes Seil. Absichtslos meditierte er und lenkte den Überschuss an Gedankensturm in beschwichtigende, mäßigende, körperliche Seiltanzbewegungen. Aber ich fürchte, dass wir auch bei stärksten Rüstungen einen europäischen Krieg so lange nicht riskieren können, als wir nach Lage der Dinge gewärtigen müssten. Max Weber war wahrscheinlich der bedeutendste deutsche Gelehrte und Intellektuelle zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Weltweit gilt er heute als Begründer der modernen Sozialwissenschaften. Wer ihn in den reifen Jahren sah, hatte allerdings den Eindruck, hier ist der fertige Laplace'sche Geist auf die Erde gefahren. Denn es schien, als ob dieses schlechthin gebietende und herrschende Auge alles wusste und alles überblickte. Doch Max Webers Geist lag im ständigen Kampf mit seinem überaus dünnen, um nicht zu sagen zerrütteten Nervenkostüm. 18. September 1898. Nun ist aber vorletzte Nacht im Schlafe eine Pollution erfolgt. An sich der Zeit noch ganz normal. Und wenn nicht gleich jetzt wieder eine zweite erfolgt, schadet's auch gar nichts. Er war aber doch deprimiert. Protokollierte Marianne Weber, seine Frau, pedantisch in Briefen an Maxens Mutter Helene. Diese Medikamente sind mir außerordentlich widerlich. Die Ärzte wollen eben partout die Sache fortforcieren und denken, diese sexuelle Schwäche muss sich atouprie durch Mittel vertreiben lassen. Dabei haben wir doch gesehen, dass jede Kopfanstrengung, zum Beispiel ein Kolleg, sich in sexuellen Beschwerden äußerte. Kein Mensch fühlt die maßlose Qual der Arbeit, von der ich doch nicht lassen kann, ohne zu verderben. Aber es ist eine Technik der ständigen Übereinstimmung der eigenen unglaublichen Zustände, die allen Atem benimmt. Und die seit jener gründlichen Verkorksung in ständiger Feindschaft ausgerechnet mit der Körperlichkeit lebt. Es ist dann immer jene Spaltung da, die das quellende Leben zu einem tückischen Todfeind des Geistigen macht. Das Wiener Amtsblatt hat in den letzten Tagen veröffentlicht, dass mit Beschluss vom 9. Januar 1914 wegen Wahnsinns die Kuratelle über mich verhängt und dass mein Vater zu meinem Kurator ernannt worden ist. Ich bitte so innig, wie ein Mensch den Menschen bitten kann, vor allem anderen, helfen Sie jetzt meiner Frau und ihren Kindern. Es ist mein absoluter Wille, dass Frieda Gross in ihrem Recht als Mutter von keinem angetastet werden soll. Am 9. November 1913 kamen drei kräftige Männer in die Berliner Wohnung von Dr. Otto Gross, legitimierten sich als Kriminalbeamte und schafften den jungen Gelehrten unter Bedeckung auf die Bahn, von wo er in eine österreichische Irrenanstalt transportiert wurde. Berichtete eine Zeitung anderen Tags. Hinter dieser Verhaftung und Abschiebung von Otto Gross steckte tatsächlich sein Vater, der berühmte und einflussreiche österreichische Kriminologe Hans Gross. Man hat, nachdem er mich aus Berlin als lästigen Ausländer wegen Morphinismus ausgewiesen hat, mich hier vor die Wahl gestellt, mich entmündigen zu lassen oder meine Ideen unschädlich zu machen. Das Problem war nur, Otto Gross war damals ein echter Star. Er war ein heller Stern der Schwabinger Szene jener Tage und da tummelten sich schon einige brillante Figuren. Heinrich Mann, Leon Feuchtwanger, Stefan George und all die Maler, Franz Marc, Paul Klee und Kandinsky. Nicht zu vergessen, Fanny, Gräfin von Reventlow und Erich Mühsam. Es waren die Gestalten, die den Stadtteil Schwabing zum Kulturbegriff Schwabing machten. Maler, Bildhauer, Dichter, Modelle, Nichtstuer, Philosophen, Religionsstifter, Umstürzler, Erneuerer, Sexualethiker, Psychoanalytiker, ein Musiker. Ein junges Mädchen kam nach Baden, Brigitte B. war sie genannt. Bei der denkbar größten Verschiedenheit voneinander waren sie nur verbunden durch ihre gleich himmelweite Entfernung von eben diesem juste Milieu, waren vereint in einer unsichtbaren Loge des Widerstands gegen die Autorität der herkömmlichen Sitten und des Willens, ihr individuelles Gehaben nicht unter die Norm zu beugen. Mit anderen Worten, Schwabing war der permanente, gelebte Aufstand gegen Berlin, gegen das preußische Kaiserreich. Und eins noch liegt gegen mich vor, dass ich mit der bestehenden Gesellschaftsordnung unzufrieden bin. Ob man dies als Beweis einer geistigen Störung betrachten kann, richtet sich danach, wie man die Norm der geistigen Gesundheit aufstellt. Otto Gross galt viele Jahre lang, vielleicht neben C.G. Jung, als der Schüler Freuds, bevor er dann, wie viele andere auch, exkommuniziert wurde. Nimmt man die Anpassung an das Bestehende als das Normale an, dann wird man Unzufriedenheit mit dem Bestehenden als Zeichen geistiger Gestörtheit auffassen können. Nimmt man die höchste Entfaltung aller Möglichkeiten, die dem Menschen angeboren sind, als Norm, dann wird man das Zufriedensein mit dem Bestehenden als Störung erkennen. Während Sigmund Freud mit den praktischen Konsequenzen aus seiner Neurosenlehre ja noch zurückhaltend war und es also vermied, sich diametral mit der damaligen bürgerlichen Anständigkeit anzulegen. Joachim Radkau, Historiker und Biograf Max Webers. War Otto Gross völlig ungehemmt, also die freie Liebe, freie sexuelle Liebe, war für ihn gleichbedeutend mit einem vollen Leben. Dass er das Erotische als eine Art Therapie betrieb, dem Sexus immense Befreiungskräfte unterstellte, war das eine. Er war aber auch zugleich der Erste, der als Psychoanalytiker erklärt hatte, nicht der Patient ist krank, sondern die Verhältnisse. Die Klinik des Psychoanalytikers umfasst das ganze Leiden der Menschheit an sich selbst. Durch ihn wurde die Psychoanalyse zu einer radikalen Gesellschaftskritik und er selbst hat sich dann ja auch politisch enorm radikalisiert. Die bestehende Gesellschaft kann wirkliche Beziehungen nur vortäuschen, in Kompromisse abschwächen, Hysterien und Neurosen hervorrufen. Nur diejenigen mit dem stärksten Individualitätswillen sind in der Lage, ihr Leiden zum Leben zur Intensität expansiv auszugestalten. Er ließ einen nie schlafen. Er redete und redete. Oh, er war so fantastisch. Ich bin einmal mit ihm in einen Zoo gegangen. Und wissen Sie was? Er konnte die Tiere, indem er sie bloß ansah, erregen, bis sie beinahe wahnsinnig wurden. Er nahm Drogen und er schlief nie. Er schlief einfach nie. Und er ließ einen selbst auch nicht schlafen und er redete mit einem, während er einen liebte. Er war wunderbar, aber er war schrecklich. Revolutionen liegen immer auf der Lauer. Sie greifen Max sehr an. Und Maxens Stimmung und Allgemeingefühl ist sehr viel schlechter als seit langer Zeit. Kurz, ich zähle die Tage, bis er fort kann. An diesem großen Mann nagten dunkle Kräfte. Schlaflosigkeit war das eine. Manchmal hatte er Schwierigkeiten, sich zu bewegen oder zu sprechen gar. Weber hat sich 20 Jahre lang, also 9/10 seiner verbleibenden Lebenszeit, unfähig gefühlt zu regulären Lehrveranstaltungen. Jede termingebundene Pflicht machte ihn kribbelig. Nicht? Mhm. Und jahrelang auch hat er nur ganz wenig Kontakte gehabt, so also ab 1898, 99, als sein Leiden begann. Impotenz und Masochismus sind bei ihm von der Knabenzeit her wirksame Veranlagungen. Die Impotenz, verbunden mit sexuellem Begehren und nächtlichen Pollutionen, aber auch mit einem gewaltigen Drang zur Befreiung, kein Krüppel mehr zu sein, normal zu sein. Wird später sein Freund und Bewunderer, der Philosoph und Psychiater Karl Jasper, in seinen persönlichen Aufzeichnungen schreiben. Eine qualvolle Situation ergibt sich dadurch, dass die Triebabfuhr blockiert. Die Sexualität jedoch kräftig, die Sexualfunktion selber abnorm gesteigert ist. Max Weber hat sich seit Ausbruch der Krise 1898 viele Jahre lang von Kur zu Kur geschleppt, von Anstalt zu Anstalt und dabei angefangen, Unmengen von Tabletten zu schlucken, von Schlafmitteln über Morphium bis zu Heroin, was damals noch nicht als Droge galt. Er war einige Jahre lang in mehrfachem Sinne impotent, nicht nur sexuell, er hatte keine Professur mehr und lebte vom Vermögen seiner Frau und den Zuwendungen seiner Mutter. Mehrmals hat er geradezu mit dem Gedanken gespielt, sich kastrieren zu lassen, um endlich seine Ruhe zu haben. Früher war so eine freudianische Interpretation verbreitet. Da hat also Marianne Weber in ihrem Lebensbild schon den Weberianern Köder gelegt. Da wird suggeriert, dass am Anfang ein Ödipus-Komplex steht, ein heftiger Konflikt zwischen Weber und seinem Vater. Kurz nachdem es einen ganz großen Krach gegeben hat zwischen den beiden, ist sein Vater plötzlich gestorben. So gesehen schien Weber auf das Kreuz eines Vatermordes genagelt. Doch solche Überlegungen wies er weit von sich. Freudskuren mögen für ihn hygienischen Wert haben. Was ich aber zum Beispiel ethisch dabei gewinnen sollte, wenn mir etwa irgendein sexueller Unfug, den meinetwegen ein Dienstmädchen mit mir getrieben hätte, oder eine schmutzige Regung, die ich verdrängt oder vergessen habe, wieder gewärtig werden, das weiß ich nicht. Denn ich gebe ja en bloc zu und ich habe dabei gar nicht das Gefühl von etwas Furchtbarem, dass schlechthin gar nichts Menschliches mir fremd ist und war. Im Prinzip erführe ich also keinesfalls etwas Neues. Es ist schon bemerkenswert, wie ungenau dieser bedeutende und scharfsinnige Kopf sein Leiden analysiert. Er spricht gerne von Neurasthenie, der viel besungenen Modekrankheit seiner Zeit. Er beklagt sein Nervenleiden. Doch was diese Nerven denn nun seien, eine Art von sensiblen Muskeln oder eher Seelenleitungen, das wollte er nie so ganz genau wissen. Es ist das dunkle Reich der Nacht, woraus meine Mutter mich gebracht. Gestern war Else da. Es ist wie immer, wenn ich sie nicht sehe, spricht der Protest gegen ihr Tun. Sobald ich mit ihr zusammen bin, muss ich ihr Sein so ganz bejahen, dass alle Kritik untergeht in dem Gefühl für die Reinheit und Vornehmheit ihrer Seele. Der Zauber ihres Wesens ist unwiderstehlich. Es hat im Grunde drei Akte. Zunächst hat sich seine Frau Marianne Weber in die reizvolle Else verliebt. Es gibt Briefe Mariannes an Else, die im Grunde Liebesbriefe sind, worauf aber Else dann doch so ein bisschen leise abwehrend reagiert hat. Während ihres Studiums in Freiburg lernte Marianne Weber Else von Richthofen kennen. Sie stammte aus einer verarmten Adelsfamilie und war so schön wie klug. Musik. keine andere Frau war damals geeigneter. Also die dummen Sprüche gegen studierende Frauen ad absurdum zu führen, dass es alles Blaustrümpfe wären. Im Jahre 1900 hat sie bei Weber promoviert und sie war eine der ersten Frauen überhaupt, die mit einem Doktortitel ihr Studium abschlossen. Damals in Heidelberg, es heißt, also alle Professoren in ihrem Umkreis waren heimlich verliebt in sie. Und sie begann dann in Karlsruhe als Fabrikinspektorin zu arbeiten. Die Fabrikinspektion war einer der programmatischen Berufe, den die Frauen erobern wollten, in der Überzeugung, damit als Anwälte der weiblichen Arbeiterschaft eine notwendige soziale Mission zu erfüllen. Sie begann damals auch ein Techtelmechtel mit Alfred, dem jüngeren Bruder von Max, ebenfalls Professor der Nationalökonomie. Dunkel, nervös, sensitiv, zur höchsten geistigen Leistungen aus Zerrüttung sich zusammen und aufraffend. Max Brod. Es war eine sehr ungewöhnliche Frau, auch weil sie in solchem Maße eine erotische Ausstrahlung, auch eine hemmungslose Erotik verband, zugleich auch mit einem sehr hochgezüchteten Intellekt. Ich meine, sonst wäre auch ihre Beziehung zu Max Weber und Alfred Weber gar nicht zu erklären. Doch zur Überraschung aller heiratete sie 1903 Edgar Jaffe, einen reichen jüdischen Fabrikanten, der sich aber aus seinen Unternehmungen zurückgezogen hatte und bald in Heidelberg eine Professur für Finanzwissenschaften übernahm. Jaffe hatte zwar nicht die intellektuelle Statur eines Max oder Alfred Weber, aber er war ein feiner, kluger und generöser Mann, der unter anderem auch Fanny von Reventlow jahrelang finanziell unterstützte. Gewissen Gerüchten zufolge bedankte sie sich in erotischen Naturalien. Seit 1906 zog Otto Gross nach München. In Graz hätte er eine Privatdozentur haben können, aber er hat es vorgezogen, mit seiner Frau Friedel und den zwei Kindern nach München zu ziehen, wo er eine Stellung als Arzt in der Psychiatrie erhielt. Friedel, seine Frau und Else Jaffe kannten sich ja seit Schulzeiten und hatten stets Kontakt gehalten. Die Jugendfreundin Friedel, durch deren Kreis ich die Webers und die Leute um Naumann hatte kennengelernt, tritt wieder in mein Leben. Sie hat inzwischen den Psychiater und Freud-Schüler Otto Gross geheiratet. 1906 lernte ich ihn in München kennen. Die beiden, Friedel und Otto, gönnen sich aus Liebe jede Freiheit innerhalb der zu dieser Freiheit berufenen Kaste. Notierte Else Jaffe in einem stichwortartigen Lebensabriss viele Jahre später. Nur keine verdrängte Erotik. Else, warum denn nicht? Otto kommt nach Heidelberg, Edgar in die neue Lehre hineingezogen. Theoretische Auseinandersetzungen mit Webers, der kleine Peter entsteht. Else Jaffe und Otto Gross fingen sofort eine leidenschaftliche Affäre an und prompt wurde Else schwanger von Otto. Durch einen Brief, den Edgar in einer Mappe zufällig liegen lässt, erfahren Webers, die ja über die seelischen Wandlungen unterrichtet sind, auch die Tatsachen. Edgar ist im Winter in München. Am Weihnachtsabend 1907 wird mein kleiner Peter geboren. Max Weber ist sein Pate. Das Feuer für die alten Ideale. Sexuelle Reinheit, Vergeistigung der Frau und ihr Heimischwerden im Reich des Überpersönlichen. All das hatte ja Elses Schicksal und Entwicklung mit Asche beschüttet. Dabei hatten Marianne und Max in Heidelberg noch nicht einmal mitbekommen, dass Otto außerdem noch eine Patientin von ihm mit einer Leibesfrucht gesegnet hatte. Else erwartet im Januar ihr Baby. Hat ihren Mann für ein halbes Jahr nach München geschickt, lebt wesentlich ihren Freuden und hat jetzt Frau Friedel Gross, Ottos Frau, da. Ein sehr anmutiges, kluges, reizendes Geschöpf, die Emil Lask sehr bezaubert hat. Ich kenne sie auch schon lange und ich habe sie lieb. Aber sie ist auch so eine Blume, so spezifisch weiblich, ohne Werkstreben. Doch als Else versuchte, Otto Gross in Heidelberg auch noch akademisch hoffähig zu machen und Weber bat, einen Aufsatz von Gross in seiner Zeitschrift zu veröffentlichen, da platzte Max Weber der Kragen. Beifolgend sende ich die Kopie des Aufsatzes von Dr. Otto Gross zurück mit dem Antrage, dass wir ihn nicht in das Archiv aufnehmen. Das nächstliegende wäre, dass ich dies Dr. Gross selbst mitteile. Doch ich fürchtete, ihn zu verletzen. Uns allen ist heute gemeinsam, dass wir uns sehr viel lieber sagen lassen, wir seien in unseren Theorien ein ethisches Scheusal, als wir seien ein ganz einfacher Konfusionsrat. Dies Letztere trifft nun aber auf Herrn Dr. Gross zu. Er treibt Weltanschauung, ist also Moralist und nicht Naturforscher. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt im Frühling 1907 saßen Edgar und Else Jaffe, Erich Mühsam und Friedel und Otto Gross wie so oft im Café Stephanie. In ihrer Mitte ein neuer Gast, Frieda Weekly, Elses um 5 Jahre jüngere Schwester, ganz anders als sie, doch ebenfalls hochattraktiv und klug. Frieda war damals Ende 20 und seit ein paar Jahren in England mit einem Linguistikprofessor verheiratet, Ernest Weekly. Sie hatte schon 3 kleine Kinder und schien vom englischen Landleben nicht gerade erfüllt. Verhältnissen wie denen in Schwabing war sie nie begegnet. Doch das Schlimmste war, Otto nahm sich ihrer an, er war wirklich völlig vernarrt in die junge Frau. Meine Geliebte, ich danke dir, dass du existierst. Erst jetzt vermag ich allmählich ganz zu begreifen, welch Neubelebung aller Kräfte mir durch dich zugegangen ist. Durch dich, die als das vorausgeträumte Weib der Zukunft in meiner Fantasie lebendig war. Dr. Gross wendet sich teils metaphysischen Spekulationen, teils, und das ist schlimmer, vom Standpunkt strenger Wissenschaft aus, kindlichen Fragen zu. Kann man das essen? Das heißt, kann man nicht eine Weltanschauung praktischer Art daraus fabrizieren? Das ist nun gewiss kein Verbrechen, aber Kinderwindeln sind es doch. Wie hast du nur dieses Wunder zustande gebracht? Du goldenes Kind, mit deinem Lachen und deinem Lieben, den Fluch und Schmutz von 2 verdüsterten Jahrtausenden von deiner Seele fernzuhalten. Otto Gross und Frieda Weekly sah man nun täglich im Café Stephanie zusammenhocken. Und Otto drang mit seinem Redeschwall geradezu in die junge Frau ein, er überrollte sie. Weißt noch, aus der Bibel, es dürft doch keiner ins gelobte Land hinein, der noch in Ägypten als Knecht gewesen war. Erst als die alle in der Wüste gestorben waren und eine neue Generation geboren war, geboren in der Wüste, auf der Irrfahrt, im Elend, aber in der Freiheit. Und diesem Ansturm war sie natürlich nicht gewachsen. Wie kein anderer verkörperte Otto Gross das romantische Genie und war unwiderstehlich. Nur wer in der Freiheit der Irrfahrt geboren ist, die Suchenden, die alles Elend, aber nicht die Gewohnheit der Fesseln kennen, erst diese neue Generation wird eine Herrschaft, eine sichere, selbstverständliche Adelsherrschaft der freien Schönheit errichten. Denn was soll man von einer Ethik anders sagen, die zu feige ist, sich selbst zu gestehen, dass ihr Ideal der ganz banale, gesunde Nervenprotz sein müsste, welche glaubt, irgendwelche Normen dadurch diskreditieren zu können, indem sie nachweist, dass ihre Befolgung für die lieben Nerven nicht bekömmlich sei. Fortschrittsvolle Transformationen, Lösung sind Intention. Beiden gibt Zeit, um neu zu gedeihen, Zeit, um Else Jaffe und Friedel Gross konnten sich prima arrangieren. Beide hatten gerade ein Kind von Otto Gross bekommen, doch ihn nannten sie ihren Bub. Aber als jetzt noch die jüngere Schwester die Bühne betrat, da wurde es Else zu viel. Besonders als Frieda Weekly, diese beherzte, aber auch ziemlich unerfahrene junge Frau, ihrer Schwester eine Art Triumvirat vorschlug. Allen Ernstes. Ich kann uns alle als lustige Reisekameraden sehen, weißt du, wie unsere Wanderung, wir 3 Schwestern. Ich weiß, wenn du mich mit Otto sähst, würdest du vieles verstehen. Alle Antigone sagen, nicht mit zu hassen, mit zu lieben bin ich da. Otto schreibt so hoffnungsvoll über dich. Das wäre schön für uns alle. Du musst die gewaltigen Schatten um das Licht herum sehen. Siehst du denn nicht, dass er fast das Leben seiner Frau zerstört hat? Dass er nicht fähig ist, sich auch nur für eine Viertelstunde selbst zu bezwingen, sei es nun für einen Menschen oder für einen objektiven Wert? Als Geliebter ist er unvergleichlich, aber ein Mensch besteht nicht allein daraus. Mein Gott, es ist nutzlos, darüber etwas zu sagen. Du stehst unter jener gewaltigen Suggestionskraft, die er ausstrahlt und die ich selbst erlebt habe. Es steckt nichts, gar nichts sonst an Greifbarem dahinter als diese Spießbürgerei, dass nämlich jede Unterdrückung von affektbetonten Wünschen und Trieben zur Verdrängung führt und die Verdrängung als solche das absolute Übel ist. Leidenschaftlich den Sternen entsprungen, Gefühle endlos verbunden. Else tröstete sich erstmal mit einem Chirurgen. Das war allerdings eher eine leidenschaftliche Bettgeschichte. Doch sie begann damals allmählich, sich von Otto zu lösen. Ich glaube nur nicht, dass uns das Leben es gestattet, ganz ohne Kompromiss zu lieben. Friedländer hatte ganz recht, als er mir im Sommer sagte, siehst du nicht, dass Otto der Prophet ist, für den es nur heißen kann, wer nicht für mich ist, ist wider mich? Jetzt hat der Prophet gewissermaßen den letzten Rest vom Menschen Otto ganz in seinem Feuer verbrannt, bei dem auch die Fähigkeit genommen, einen Menschen, ein Individuum individuell, dessen Eigenart angepasst, zu lieben. Es gibt für dich jetzt nur noch Nachfolger deiner Lehre, nicht mehr ein bestimmtes, um seine Eigenart willen geliebtes Weib. Liebeskleidet im schwerelosen Traum, sexuelle Hingabe, Weltenraum. Und über alle gewesenen Dinge legt sich das Leben und macht sie ganz tot. Ist das nicht furchtbar? Wenn die Verdrängung das absolute Übel ist, angeblich, weil sie zu innerer Unwahrheit, zu Irrtum und Feigheit führe, dann muss diese Nervenethik den Mut haben, mir zu empfehlen, jeder noch so hündisch gemeinen Regung meiner Begierden und meines Trieblebens zum Abreagieren freie Bahn zu geben, weil andernfalls meine lieben Nerven Schaden nehmen könnten. Das ist der echte und wohlbekannte Standpunkt des medizinischen Banausen. Keine Fachwissenschaft und keine noch so wichtige wissenschaftliche Erkenntnis gibt Weltanschauung. Was für ein Theaterdonner dieser Brief von Max Weber. Um einen Aufsatz abzulehnen, beschwor er die Reinheit der Wissenschaft und war dabei nicht gerade wissenschaftlich rein. Weber war in Wahrheit tief innerlich schwer angegriffen von all diesen erotischen Umtrieben um ihn herum. Marianne übersetzt das auf die ihr eigene Art. Mit all den Geschehnissen der letzten Jahre waren auch für uns seelische Kämpfe und innere Auseinandersetzungen verbunden, die zeitweilig viel Kraft kostet. Denn das Erschütternde ist, dass Menschen von seelischem Adel, dem Willen zum Gutsein und von starker, gewissenhafter Mütterlichkeit unseren Glauben an die Allgemeingültigkeit unserer Ideale in Tat und Theorie verneinen. Dutzende Male beschwört sie in ihrem Lebensbild der Lebensgeschichte von ihr und Max den Angriff der erotischen Bewegung auf ihr eigenes Weltbild, auf den eigenen Körper und dutzendfach meldet sie, die Festung hält. Wir kamen überein, dass die verantwortungslose Erotik des Sinnenglücks wertvolle Lebenskräfte zu steigern vermöchte, aber er verglich ihre Wirkung dann mit der Wirkung einer schweren Krankheit, eines Typhus, der ebenfalls, wenn überwunden, einen Kräftezuwachs bringen könne. Dieser Vergleich aber befriedigte mich nie. In Wahrheit drangen die erotischen Verhältnisse in der Umgebung nach und nach auch in den erotischen Haushalt der Webers. Diese Turbulenzen damals in München haben überhaupt im Leben aller Beteiligten Spuren hinterlassen. Liebste Friedel, nein. Für die freie Sexualmoral habe ich einen zu merkwürdigen Geschmack. Der Otto hat schon recht gehabt, wie er gemeint hat, sie sei nichts für mich. Wenn man nur einen halbwegs gesunden Otto noch einmal für ein paar Tage haben könnte. Er war der Einzige, der mir diese qualvolle Schwere von der Seele hat nehmen können. Und dann du. Wir werden alle nach und nach ermessen, was mit ihm untergeht. Und du hast ihn Jahre gehabt. Du darfst wohl sagen, es war der Mühe wert. Ich beneide dich manchmal darum. Und es gibt nicht wenige, die sagen, dass Otto Gross durch seine Liebe zu Frieda Weekly überhaupt erst die Höhe seiner erotischen Theorie erklommen habe und vielleicht auch seiner erotischen Praxis. Frieda Weekly ist zunächst zu ihrem Mann nach England zurückgekehrt. Aber wenige Jahre später brannte sie mit dem Schriftsteller D.H. Lawrence durch, dem Autor des berühmten Romans Lady Chatterley und dem Sänger einer neuen Erotik. Und was macht sie, um ihrem Mann ihre Beweggründe darzulegen? Sie hinterlässt ihm die Briefe, die Otto Gross ihr damals geschrieben hat. Und wie es mit Max Weber weiterging, das hat man erst sehr viel später herausbekommen. Zumindest in Umrissen. Sag mal, kannst du dir vorstellen, du seist ein Mystiker? Das wäre gewiss das Letzte, was ich mir denken könnte. Kannst du es denn etwa für dich dir vorstellen? Es könnte sogar sein, dass ich einer bin. Wie ich mehr in meinem Leben geträumt habe, als man sich eigentlich erlauben darf, so bin ich auch nirgends ganz verlässlich daheim. Es ist, als könnte und wollte ich mich aus allem ebenso wohl auch ganz zurückziehen. Es hat im Grunde drei Akte. Zunächst hat sich seine Frau Marianne Weber in die reizvolle Else verliebt. Dann gibt es am 10. Oktober 1909 anscheinend auf einer Gondel in Venedig, also so richtig schön wie in kitschigen Liebesromanen, auf irgendeine Art eine nähere Begegnung. Was dann nun genau passiert ist, kann niemand wissen. Offenbar knisterte es seit den Turbulenzen der letzten Jahre zwischen Max Weber und Else Jaffe. Und allein das mag dazu beigetragen haben, dass Weber allmählich wieder in Form kam. 1909 weilten die Ehepaare Weber und Jaffe auf einer Soziologentagung in Wien. Im Anschluss reiste man für ein paar Tage nach Triest. Hier muss Marianne Weber zum ersten Mal ganz deutlich gespürt haben, dass zwischen Max und Else erotischer Strom floss. Sie reiste ab. Max und Else machten einen Ausflug nach Venedig. Das Zusammensein mit Webers, mit Max meine ich natürlich, war so inhaltsreich. Aber so ist's nicht, wie du denkst, dass man ganz ihm sich unterwerfen möchte. Nein, gar nicht. Gerade wenn ich ihn am meisten liebe und bewundere, fühle ich so übermäßig deutlich, wie anders wir das Leben anschauen. Er behauptet allerdings, ich irre mich darin. Vor 10 Jahren... Damals, du weißt, Venedig, da hatte ich das bestimmte Gefühl oder vielmehr Wissen, ginge jetzt das Leben nicht an mir vorüber, ja dann, ich wäre 20 Jahre alt in jeder Hinsicht und gesund an Leib und Seele. Und immer kann ich ja auch nicht aufmucken und nein, nein schreien. Er war nämlich erschütternd gütig, verständnisvoll und warm und ist es noch. Aber irgendwie kommt mir doch vor, als sei diese Beziehung, wenigstens so wie sie jetzt ist, nur eine vorübergehende zarte Blüte, der irgendwie die Wurzeln, das Bodenständige fehlen. Offenbar ist Else selbst am meisten überrascht und verwirrt über die neue Berührungsfront. Seltsam. Ich denke seitdem mit einer wachsenden Sehnsucht an den Otto von früher. Vielleicht, weil ich immer mehr realisiere, dass nicht seiner Art von Geistigkeit gleichkommt. Doch es ist nicht nur die Erinnerung an Otto. Es ist auch die Ahnung, dass eine Beziehung mit Max nicht möglich wäre. Else hat in der Zwischenzeit auch einen anderen Liebesfaden wieder aufgenommen, den mit Alfred Weber, Maxens Bruder. Anfang 1910 entscheidet sie sich für Alfred. An Max schreibt sie: Meine qualvolle Lebensschwere bedarf als Gegenkraft des geheimen Leichtsinns. Sie sollten aber wissen, dass ich von Ihnen gar nicht wirklich weg kann. Denn ein Stückchen von der Heimat, die ich mir so allmählich für meine vagabunden Seele zusammenbauen will, ist jedoch auch bei Ihnen und schaut herüber nach dem Land, wo die Leute wohnen, die das Stundenbuch schreiben. Sie gehören zu den wenigen, die ich lieb habe. Vorübergehend fühlt sich Weber offenbar als Elses Partner. Aber dann kommen 7 Jahre der Feindschaft, als Else dann sich mit seinem Bruder Alfred Weber zusammentut. Wie kommt eigentlich Marianne Weber mit den neuen Herzenslagen klar? Oh, fürchterlicher innerer Krampf, dessen man nicht Herr werden konnte. Zittern, Einsamkeit, Selbstverachtung. Die Demütigung der eigenen Seele durch die Schmach des nicht anders empfinden Könnens. Verlassenheit von allen guten Geistern der Vernunft und sittlichen Freiheit. Es ist kein peinvollerer, erniedrigenderer Gefühlszustand denkbar. Vertraut sie ihrem Tagebuch in jenen Monaten an. Aber das ist ganz merkwürdig, auch irgendwie einzigartig. Ich meine, Marianne muss genau gewusst haben, dass zwischen Max Weber und Else da die Funken sprühten. Aber sie reagierte eben nicht wie die meisten anderen Frauen, dass sie nun die Liebe ihres Mannes im Grund und Boden schlecht machen und sie hassen. Sondern zwischen den beiden Frauen bestand bis zum Tode, Marianne ist sehr viel früher gestorben, noch eine ganz enge Beziehung. Marianne Weber war längst eine weithin bekannte Vertreterin der Frauenbewegung in Deutschland geworden. In ihrem Buch »Die Frau und die objektive Kultur« schrieb sie 1913 über die Rolle der Frau in der Ehe. Seiner Disharmonie muss sie mit ihrer Harmonie begegnen. Seiner Spezialisierung mit ihrer Ganzheit, seiner Unterwerfung und das Objektive mit ihrer Unterwerfung und das Lebendige. Kaum eine andere Frau dürfte diese Rollenbeschreibung ähnlich diszipliniert und mit ähnlicher Grandezza erfüllt haben als Marianne selbst. Mariannes Ehe mit Max Weber war ja irgendwie auch erotisch für sie tief frustrierend. Und Marianne, sie war auch auf ihre Weise eben auch eine leidenschaftliche Frau. Als Max Weber kurz darauf eine Liebelei mit der Pianistin Mina Tobler begann, hat sie diese Beziehung mit ihrer Ganzheit gedeckt. Mina Tobler, diese erste Liebschaft, das muss sie recht genau mitbekommen haben. Aber das hat sie lässig genommen. Marianne muss vollkommen gewusst haben, dass Max Webers heftige Depressionen und Lähmung auch eng mit sexuellen Frustrationen zusammenhingen und dass er irgendeine Art von sexueller Befriedigung brauchte, um wieder hochzutauchen aus diesen Tiefen. Und mit dem Tobelchen hatte sie sich arrangiert. Wer sich nicht mit Elses neuer Liebe zu Alfred arrangieren wollte, war Max Weber. Er schmollte und vermied jede Beziehung zu Else. Wie oft, wenn sein Gesicht einen gespannten, traurigen Ausdruck bekommt, denken wir beide zugleich dasselbe. Else. Es kommt der Erste Weltkrieg, den Max Weber mit schier unverzeihlichem deutschnationalem Gefasel anfeuert. Selbstredend muss er nicht an die Front, während der Kriegsgegner Otto Gross ruhelos umherstreift und zunehmend verfällt. Weber erhält nach dem Krieg eine Berufung als Ordinarius nach München. Da lebt auch Else seit einigen Jahren. Else Jaffe will uns rasend gern dort haben. Und sie ist ja auch für uns beide ein starker Magnet. Es hat im Grunde 3 Akte. Zunächst hat sich seine Frau Marianne Weber in die reizvolle Else verliebt. Dann gibt es 1909 in Venedig auf irgendeine Art eine nähere Begegnung. Und dann der 3. Akt scheint im Januar 1919 begonnen zu haben, als Deutschland militärisch am Boden liegt. Da beginnt Webers ganz große Liebeszeit, anscheinend also das erste Liebesspiel in dem alten Tunnel von Bruchsal. Lass mich nur deine Macht fühlen, grenzenlos wie sie ist, bei jeder Gelegenheit. Ihre Schönheit Max macht mich ja nur glücklich. Max. Bezaubert. Komm. Oh, lass deine Teufel mich gründlich plagen. Ich liebe sie so. Du bist zornig und, nun ja, Max, prügelst einen, plagst einen und du machst einen Bitten und sich blamiert für mich. Das wirkt so stark, so kraftvoll im Duft gesunder Erde. Warte. Und hilft. Nein, wissen es nicht, was in jenem Tunnel bei Bruchsal wirklich vorgefallen sein mag. Wir wissen nur, dass Else Jaffé und Max Weber fortan über ein Jahr lang eine leidenschaftliche und alles in allem beglückende Liebe erotisch auslebten. Schon in seiner wahrscheinlich um so 1913 rum entstandenen Zwischenbetrachtung in der Wirtschaftsethik der Weltreligion, wo er in einer Art, das ist ein geradezu überrieselt, schildert, wie erotische und mystische Ekstase in einer merkwürdig spannungsvollen Nähe zueinander stehen. Schon da inszeniert er im Geiste so etwas wie das, was er dann ab Januar 1919 mit Else Realita auslebt. Keine volle erotische Gemeinschaft wird sich selbst anders als durch geheimnisvolle Bestimmung füreinander. Schicksal, in diesem höchsten Sinne des Wortes, gestiftet und dadurch legitimiert wissen. Der Witz ist, dass Max Weber durch seine intellektuelle Entwicklung auch für eine solche erotische Beziehung geöffnet. Deswegen lohnt es sich auch, in erotische Details zu gehen. So dieses gewissermaßen dialektische Hin und Her zwischen erotischen Erfahrungen und intellektueller Entwicklung. Die Geschichte zwischen Max Weber und Else Jaffé kam erst einige Jahrzehnte später ans Licht, als Else nämlich die Briefe Webers an sie einem kleinen Kreis zugänglich machte. Diese Geschichte handelt von weit mehr als von neckisch-frivolen Seitensprüngen eines bedeutenden Gelehrten. Sie handelt auch von mehr als vom Einfluss des Erotischen auf die Theorie. Ganz gewaltig fest fundamentierte Sperren und Verhaue sind eingeschaltet worden. Durch die selbstbereiteten Schicksale. Riesige Schuttmassen von zahllosen zertrümmerten Götter- und Götzenbildern. Im Bau liegen gebliebene Lebensstraßen und verlassene und verfallene Behausungen, in denen ich Zuflucht suchte und nicht fand. Noch vor das verschüttete Tor waren Riegel gelegt, sodass kein Ausblick und kein, sagen wir, kein eingestandener Wunsch nach Jenseits reichte. Es mag ein wenig peinlich wirken, wenn das wissenschaftliche Genie, der angehende Weltstar Max Weber, im erotischen Spiel das unterwürfige Männchen mimte, sich von Else lustvoll an die Leine nehmen ließ, sich harmlosen, sadomasochistischen Leidenschaften hingab. Für ihn war es ein Durchbruch, der viel bedeutet haben muss. Er hatte seine Dämonen besiegt, er hatte sich befreit, auch wenn er dafür andere Dämonen in die Arena seiner Seele hineinlassen musste. Hineingehen in ein südliches blaues Meer, immer weiter und weiter, in dem wogenden Schwall, in dem tönenden Schall, ertrinken, versinken, unbewusst. Höchste Lust. Es ist vielleicht kein Zufall, dass Weber die erotische Erfüllung ausgerechnet in dem Moment gelang, als Deutschland als ein ganzes Zeitalter in Trümmern lag. Man darf sagen, er hatte seinen Anteil daran. Doch jeder, der ihm in jener Zeit begegnete, war verblüfft über den Tatendrang, die Vitalität des Mannes, der fast zeitlebens geschwächelt hatte. Die alte, die bürgerliche Welt hatte sich in irrer Selbstzerstörung zugrunde gerichtet. Weber muss das als Chance wahrgenommen haben. Eine Zeit lang spielte er mit dem Gedanken an eine politische Karriere und trat auch als Politiker auf. Er schien sich als Baumeister des Neuen oder was er dafür hielt, berufen zu fühlen. Am 4. Juni 1920 legt er sich mit einem grippalen Infekt ins Bett. Er fiebert und scheint sein Ende zu ahnen. Hast du jemals ein Sterben erlebt? Nein. Merkwürdigerweise noch nie. Tod nicht, Geburt nicht, Krieg nicht, Macht nicht. So als ob das Schicksal einen Schleier zwischen dich und die Realität der Dinge gebreitet habe. Ist das vielleicht dein Stern? Ja, es ist wohl so. Max Weber stirbt am 14. Juni 1920 in den Armen seiner Frau Marianne und seiner Geliebten Else Jaffé. Sein Antlitz kündet milde und erhabenen Verzicht. So gehe denn in Schönheit hin. Er ist in unerreichbare Ferne entrückt. Ich habe schon den Eindruck, dass Weber innerlich zum Sterben bereit war. Er hatte eine große, heiße Liebeserfüllung erlebt. Er wusste, dass so etwas keinen Bestand haben kann, dass solchen charismatischen Höhepunkten irgendwie eine Veralltäglichung folgt. Er spürte wohl auch, dass er auf die Dauer Else nicht würde halten können. Er hatte auch theoretisch über seine Verhältnisse gelebt. Diesem Titan der Rationalität kann nicht entgangen sein, dass diese Sorte Denken der Komplexität des Lebens nicht nur nicht gewachsen war, sondern womöglich gar die Zugänge zum Lebendigen versperrte. Wenn ich kontemplativ innerlich die Gedanken kommen lasse, strömt alles. Es strömt in Fülle. Und dann beginnt jener Kampf, es für das Papier zu fassen. Und das ist die wirklich für mich fast nicht zu duldende Qual. Das Neue, dessen Bedarf ihm deutlich vor Augen gestanden haben muss, hätte ihn gänzlich entwurzelt. Er war 56 Jahre alt und hätte noch einmal neu anfangen müssen. Im Bau liegen gebliebene Lebensstraßen und verlassene und verfallene Behausungen, in denen ich Zuflucht suchte und nicht fand. Auch Otto Gross, der ganz andere Pfade der Befreiung gesucht und betreten hatte, scheiterte am Neuen. Sein Freund, der Romancier Franz Jung, berichtet: Otto Gross ist nach dem Ersten Weltkrieg auf der Straße buchstäblich verhungert. Die Freunde können einmal und vielleicht noch ein andermal mit dem Revolver in der Hand Apotheken in der Nacht überfallen und Opium herausholen, aber das kann nicht zur Regel werden. Gross fühlte sich im Stich gelassen, hatte auch keine Kraft mehr, jemanden aufzusuchen und dort wieder für eine Nacht unterzukriechen. Er hatte sich eines Nachts in einen sonst unbewachten Durchgang zu einem Lagerhaus geschleppt und ist dort liegen geblieben. Er wurde 2 Tage später aufgefunden. Eine Lungenentzündung, verschärft durch völlige Unterernährung, konnte nicht mehr behandelt werden. Er ist den Tag darauf gestorben. Otto Gross starb am 13. Februar 1920, 42 Jahre alt. Else Jaffé wird bis zu seinem Tod mit Alfred Weber zusammenbleiben. Marianne Weber widmet sich fortan der Herausgabe der Werke Max Webers und arbeitet am Mythos dieses Mannes. Joachim Radkau schreibt in seiner Weber-Biografie: Wenn man fragt, warum Weber der sozialwissenschaftliche Klassiker wurde und nicht Simmel oder Sombart, so lautet eine Antwort, weil er eine solche Frau hatte und die anderen nicht. Marianne Weber stirbt 1954 in den Armen ihrer geliebten Freundin Else Jaffé. Eine unordentliche Liebe um 1913 von Walter van Rossum. Es sprachen Manuela Alfons, Matthias Lühn, Volker Niederfahrenhorst, Thomas Pohn, Matthias Bonnier, Frauke Pohlmann, Marion Schmidt und der Autor. Ton und Technik Beate Braun, Michael Morawitz und Karl-Heinz Stevens. Regie Walter van Rossum. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2013. Redaktion Elisabeth Panknin. Else Jaffé schreibt 1969 an Frieda Gross zu deren 89. Geburtstag: Ich habe, um mit Caroline Schlegel-Schelling zu reden, mir viel wagend erlaubt, anderen Leid bereitet, und dass die Liebe zwischen meinen Kindern und mir ungetrübt blieb, ist eine Gnade, für die ich täglich dankbar bin. Die Melodie des langen, gelebten Lebens, die mich immer begleitet mit Freuden und Leiden, Schuld und Reue und Versöhnung, kann ich nicht weitergeben. Immer bleibt die Liebe, die alte Mutter.